Abschnitte 7 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuch, Fortsetzung, Teil 5. »Wo fährt er hin, Marianne?« flüsterte Laura. »Alles, was er tut, scheint mich mit neuem Schrecken für die Zukunft zu erfüllen. Hast du irgendwelchen Verdacht?« Nach dem, was sie diesen Morgen bereits durchgemacht hatte, mochte ich ihr nichts von meinem Verdachte sagen. »Wie sollte ich seine Geheimnisse kennen?« sagte ich ausweichend. »Obwohl die Haushälterin es weiß,« fuhr sie fort. »Sicher nicht,« sagte ich, »sie wird darüber ganz so unwissend sein wie wir.« Laura schüttelte zweifelnd den Kopf. »Hörtest du nicht von der Haushälterin, dass es in der Umgegend geheißen habe, Anna Catherick sei hier gesehen worden? Glaubst du nicht, dass er vielleicht hingefahren ist, um sie zu suchen?« »Ich möchte mich lieber beruhigen, Laura, indem ich gar nicht daran denke, und nach dem, was sich soeben zugetragen hat, wirst du wohl daran tun, meinem Beispiele zu folgen. Komm mit in mein Zimmer, um dich zu erholen und zu beruhigen.« Wir setzten uns zusammen dicht ans Fenster und ließen die frische Sommerluft unsere Wangen fächeln. »Ich schäme mich, dir ins Gesicht zu sehen, Marianne, nach allem, was du über dich um meinetwillen hast ergehen lassen. Oh, meine herzige Schwester, es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, aber ich will versuchen, es dir zu vergelten, gewiss, das will ich.« »Stille, stille«, entgegnete ich, »rede nicht so. Was ist die elende Verletzung meines Stolzes gegen das fürchterliche Opfer deines Glückes?« »Du hörtest, was er zu mir sagte,« fuhr sie schnell und aufgeregt fort. »Du hörtest die Worte, aber du weißt nicht, was er damit sagen wollte. Weißt nicht, warum ich die Feder hinwarf und ihm den Rücken zuwandte.« Sie stand heftig bewegt auf und ging in dem Zimmer umher. »Ich habe dir manches verhehlt, Marianne, aus Furcht, dich zu betrüben und dich schon beim Beginne unseres neuen Lebens unglücklich zu machen. Du ahnst nicht, wie er mich behandelt hat, und doch solltest du es wohl ahnen, da du sahst, wie er mich heute behandelte. Du hörtest, wie er mich dafür verhöhnte, dass ich mir anmaße, Skrupel zu hegen, hörtest ihn sagen, ich habe aus der Notwendigkeit eine Tugend gemacht, da ich ihn heiratete.« Sie setzte sich wieder, ihre Wangen glühten und ihre Finger bewegten sich eifrig auf ihrem Schoße. »Ich kann dir jetzt nicht davon erzählen,« sagte sie, »ich müsste in Tränen ausbrechen, wenn ich es versuchte. Später, Marianne, wenn ich gefasster bin. Mein armer Kopf tut mir so weh, so weh, so weh, mein Herz. Wo ist dein Riechsalz? Lass uns von dir sprechen. Ich wollte, ich hätte ihm meine Unterschrift gegeben, wollte es um deinetwillen. Soll ich sie ihm morgen geben? Ich will lieber mich selbst als dich kompromittieren. Nachdem du meine Partie gegen ihn genommen hast, wird er dir die Schuld beilegen, falls ich mich wieder weigere. Was können wir tun? Oh, hätten wir doch nur einen Freund, der uns raten und helfen könnte. Einen Freund, dem wir wirklich vertrauen könnten.« Sie seufzte bitterlich. Ich las es in ihrem Gesichte, dass sie an Walter Hartwright dachte, und las es umso deutlicher, als ihre letzten Worte mich ebenfalls an ihn hatten denken lassen. Nach kaum 6 Monaten nach ihrer Vermählung bedurften wir schon der treuen Dienste, die er uns in seinen Abschiedsworten angeboten hatte. Wie wenig ließ ich mir damals träumen, dass wir ihrer jemals bedürfen würden. »Wir müssen versuchen, uns selbst zu helfen,« sagte ich. »Lass uns ruhig darüber sprechen, Laura. Lass uns unser Möglichstes tun, um uns für das Beste zu entscheiden.« Da wir das, was sie über ihres Mannes Geldverlegenheiten wusste und was ich von seiner Unterhaltung mit dem Advokaten gehört hatte, zusammenhielten, kamen wir notwendigerweise zu dem Schlusse, dass das Dokument, welches wir in der Bibliothek gesehen hatten, verfasst war, um Geld zu borgen, und dass es nur durch Lauras Unterschrift für Sir Percivals Zwecke vollständig würde. Die zweite Frage in Bezug auf die Beschaffenheit des gerichtlichen Kontraktes, durch welchen Geld verschafft werden sollte, und den Grad von Verantwortlichkeit, dem Laura sich unterzöge, falls sie ihn unterschriebe, ohne seine Bedingungen zu kennen, fasste Berücksichtigungen in sich, die weit über die Kenntnis und Erfahrung hinaus lagen, welche wir beide von der Sache besaßen. Ich war meinesteils überzeugt, dass das Dokument eine Verhandlung der niedrigsten und betrügerischsten Art enthielt. Es war nicht Sir Percivals Weigerung, die Schrift zu zeigen gewesen, die mir diese Überzeugung aufdrang. Denn diese Weigerung konnte ganz einfach die Folge seines widersetzlichen, herrschsüchtigen Charakters sein. Mein einziger Beweggrund, seiner Rechtlichkeit zu misstrauen, entsprang aus der Veränderung seines ganzen Benehmens, seit ich ihn in Blackwater Park gesehen, eine Veränderung, die mich überzeugte, dass er während seiner ganzen Probezeit in Limeridge House mit uns allen Komödie gespielt habe. Sein erkünsteltes Zartgefühl, seine zeremoniöse Höflichkeit, die einen so günstigen Eindruck auf Mr. Gilmores Ideen aus der alten Schule machte, seine Bescheidenheit Laura und seine Offenheit mir gegenüber, seine Mäßigung gegen Mr. Fairley, waren alles Kunstgriffe eines gemeinen, listigen, brutalen Mannes, der die Maske abgeworfen, sobald seine Falschheit ihr Ende erreicht, und der sich heute in der Bibliothek uns in seinen wahren Farben gezeigt hatte. Ich sage nichts von dem Schmerze, den mir diese Entdeckung um Lawrence Willen machte, denn ich finde die Worte nicht, die ihn beschreiben. Ich erwähne seiner nur, weil er mich bestimmte, sie, was auch die Folgen davon sein mochten, vom Unterzeichnen der Schrift abzuhalten, falls sie sich nicht vorher mit dem Inhalte derselben vertraut gemacht habe. Unter diesen Umständen würde unsere einzige Zuflucht morgen darin liegen, dass wir uns mit einem Einwande versahen, der auf hinreichend festen kommerziellen oder gerichtlichen Gründen ruhte, um Sir Percivals Entschluss wanken zu machen und ihn vermuten zu lassen, dass wir Frauen ganz so wohl unterrichtet seien von geschäftlichen Gesetzen und Verpflichtungen wie er selbst. Nach einiger Überlegung beschloss ich, an den einzigen redlichen Mann, der uns zu Gebote stand und dem wir in unserer verlassenen Lage vertrauen durften, zu schreiben. Dies war Mr. Gilmores Kompagnon, der dessen Geschäfte leitete, während unser Freund zur Pflege seiner Gesundheit von London abwesend war. Ich erklärte Laura, wie ich Mr. Gilmore als Gewährsmann dafür besitze, um in seines Kompagnons Rechtlichkeit, Umsicht und genaue Kenntnis aller ihrer Angelegenheiten das unumschränkteste Vertrauen setzen zu können, und nahm dann im vollständigen Einverständnis mit ihr sofort die Feder zur Hand, um den Brief zu schreiben. Ich begann damit, dass ich ihm genau unsere Lage auseinandersetzte und bat ihn dann um seinen Rat, und zwar in deutlichen, unumwundenen Ausdrücken, um allen etwaigen gefährlichen Missdeutungen oder Missverständnissen vorzubeugen. Mein Brief war so kurz, wie ich mich nur fassen konnte, und, wie ich hoffe, frei von allen unnützen Entschuldigungen und Einzelheiten. Gerade als ich im Begriffe war, die Adresse auf das Kuvert zu schreiben, fiel Laura ein Hindernis ein, an das ich in meinem Eifer gar nicht gedacht hatte. »Wie sollen wir aber die Antwort zur rechten Zeit bekommen?« frug sie. »Dein Brief wird vor morgen früh nicht in London abgegeben werden und dann die Antwort mit der Post erst übermorgen hier sein.« Die einzige Art und Weise, diese Schwierigkeit zu beseitigen, bestand darin, dass man uns die Antwort durch einen Expressen direkt vom Geschäftslokale Mr. Gilmores überbringe. Ich schrieb eine Nachschrift dieses Inhalts, indem ich den Boten mit dem um 11 Uhr morgens von dort weggehenden Zuge abzusenden bat, welcher ihn 20 Minuten nach 1 Uhr an unsere Station bringen und ihn so in den Stand setzen würde, spätestens um 2 Uhr in Blackwater Park einzutreffen. Er sollte nach mir fragen, keine Fragen von sonst irgendjemandem beantworten und seinen Brief nur in meine eigenen Hände geben. »Sollte Sir Percival morgen schon vor 2 Uhr zurückkommen«, sagte ich zu Laura, »so wird das Ratsamste sein, dass du den ganzen Morgen mit deinem Buche oder deiner Arbeit draußen in den Anlagen bleibst, bis der Bote Zeit gehabt hat, mit dem Briefe anzulangen. Ich will ihn den ganzen Morgen hier erwarten, um uns gegen Versehen oder unglückliche Zufälligkeiten zu sichern. Auf diese Weise glaube und hoffe ich, dass wir gegen Überraschung geschützt sein werden. Jetzt lass uns hinuntergehen, es möchte Verdacht erregen, falls wir uns zu lange zusammen einschlössen.« »Verdacht?« wiederholte sie. »Wessen Verdacht könnte es erregen, jetzt, da Sir Percival das Haus verlassen? Meinst du Graf Fosco?« »Vielleicht, Laura. Du fängst an, eben solchen Widerwillen wie ich gegen ihn zu fühlen, Marianne.« »Nein, das nicht. Widerwille ist immer mehr oder weniger mit Verachtung verknüpft und ich kann im Grafen nichts Verächtliches sehen.« »Fürchtest du ihn?« »Vielleicht, ein wenig.« »Was, nach seiner Vermittlung zu unseren Gunsten heute?« »Ja, ich fürchte mich mehr vor seiner Vermittlung als vor Sir Percivals Heftigkeit. Denk an das, was ich in der Bibliothek zu dir sagte. Was du auch tust, Laura, mache dir den Grafen nicht zum Feinde.« Wir gingen hinunter. Laura ging ins Gesellschaftszimmer, während ich über den Flur ging, um meinen Brief in die Posttasche zu stecken, welche an der gegenüberliegenden Wand hing. Die Haustür war offen, und als ich daran vorbeikam, sah ich den Grafen und seine Frau draußen auf den Stufen stehen, mit den Gesichtern mir zugewandt. Die Gräfin kam ziemlich eifrig in den Flur und frug mich, ob ich 5 Minuten übrig habe, um allein mit ihr zu sprechen. Etwas erstaunt über eine solche Frage von einer solchen Person, tat ich meinen Brief in die Posttasche und erwiderte, dass ich ihr zu Diensten stehe. Sie nahm mit einer ungewohnten Freundschaftlichkeit und Vertraulichkeit meinen Arm und anstatt mit mir in ein leeres Zimmer zu gehen, führte sie mich hinaus auf den Rasen, welcher den Fischteich umgab. Als wir an dem Grafen vorübergingen, lächelte er und verbeugte sich und ging dann sofort ins Haus, indem er die Haustür hinter sich zuwarf, ohne sie jedoch ganz zu schließen. Die Gräfin führte mich langsam um den Fischteich. Ich erwartete, zur Empfängerin einer wichtigen, vertrauten Mitteilung gemacht zu werden und war daher nicht wenig erstaunt, als ich gewahr wurde, dass der Gräfin Geheimnis einzig in ihrer Versicherung der aufrichtigsten Teilnahme nach dem, was sich heute Morgen in der Bibliothek zugetragen, bestand. Ihr Gemahl habe ihr alles erzählt, was vorgegangen sei und wie impertinent Sir Percival sich gegen mich benommen habe. Dies habe sie in dem Grade um Lauras und meinetwillen verletzt und betrübt, dass sie beschlossen, falls sich jemals wieder etwas der Art ereigne, Sir Percival ihren Unwillen über sein beleidigendes Betragen dadurch zu verstehen zu geben, dass sie augenblicklich das Haus verlasse. Der Graf stimme hierin ganz mit ihr überein und sie hoffe, dass ihr Entschluss auch meinen Beifall habe. Mir erschien dies von Seiten einer so außerordentlich zurückhaltenden Frau, wie die Gräfin ist, als ein sehr auffallendes Verfahren, zumal nach dem Austausche spitzer Redensarten während unserer Unterhaltung im Bootshause heute Morgen. Indessen war es offenbar meine Pflicht, ein höfliches, freundschaftliches Entgegenkommen von Seiten einer älteren Dame mit Höflichkeit und Freundlichkeit zu erwidern. Ich antwortete der Gräfin deshalb in diesem Geiste und versuchte dann, da es mir schien, dass alles über den Gegenstand gesagt war, was nur darüber gesagt werden konnte, ins Haus zurückzukehren. Aber die Gräfin schien entschlossen, sich noch nicht von mir zu trennen und zu meinem unaussprechlichen Erstaunen zur Unterhaltung aufgelegt. Nachdem sie sich bisher als die schweigsamste der Frauen gezeigt, verfolgte sie mich plötzlich mit den geläufigsten Gemeinplätzen über die Ehe im Allgemeinen, über Sir Percivals und Lauras Ehe im Besonderen, über ihre eigene Glückseligkeit, über Mr. Farleys Betragen in Bezug auf das Vermächtnis und über noch ein 30 anderer Gegenstände, bis sie mich eine halbe Stunde aufgehalten hatte, um fortwährend mit ihr um den Fischteich herumzuspazieren und ich völlig erschöpft war. Ob sie dies gewahr wurde oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ebenso plötzlich, wie sie ihre Vertraulichkeiten angefangen, hielt sie jetzt damit inne, blickte nach der Haustür, nahm ihre gewohnte eisige Manier wieder an und ließ von selbst meinen Arm fallen, ehe ich mir noch einen Vorwand ausdenken konnte, um meine Freiheit von ihr zu erlangen. Als ich die Türe öffnete und in den Flur trat, sah ich mich plötzlich wieder dem Grafen gegenüber. Er war gerade im Begriff, einen Brief in die Posttasche zu tun. Nachdem er ihn hineingeworfen und die Tasche wieder verschlossen, fragte er mich, wo ich die Gräfin verlassen habe. Ich sagte es ihm und er ging sogleich hinaus seiner Frau entgegen. Seine Art und Weise, als er zu mir sprach, war so ungewöhnlich ruhig und gedrückt, dass ich mich umwandte und ihm nachsah, indem ich mich in Mutmaßungen erging, ob er krank oder gar unglücklich sei. Warum mein Nächstes war, geradenwegs zur Posttasche zu gehen, meinen Brief herauszunehmen und ihn mit einem unbestimmten Argwohne zu betrachten, und warum mir dabei plötzlich die Idee kam, ihn der größeren Sicherheit wegen lieber zu siegeln, sind Geheimnisse, die zu ergründen entweder zu tief oder zu flach für mich sind. Die Frauen, wie jedermann weiß, handeln beständig nach Impulsen, die sie sich selbst meistens nicht zu erklären imstande sind, und ich kann nur annehmen, dass ein solcher Impuls die verborgene Ursache meines unbegreiflichen Verfahrens bei dieser Gelegenheit war. Was mich jedoch immer dazu bewogen haben mochte, ich fand Ursache, mir zu der Eingebung Glück zu wünschen, so wie ich mich auf meinem Zimmer angelangt anschickte, den Brief zu siegeln. Ich hatte das Kuvert zuerst auf die gewöhnliche Weise zugemacht, indem ich die mit Gummi bestrichene Spitze anfeuchtete und dann fest herunterdrückte, und als ich jetzt nach Verlauf von voll 3/4 Stunden die Spitze mit der Finger aufzuheben versuchte, öffnete sich das Kuvert augenblicklich, ohne zu kleben oder zu zerreißen. Hatte ich es vielleicht nicht fest genug niedergedrückt? Oder war der Gummi nicht hinreichend klebrig gewesen? Oder war vielleicht, nein, es ist schon empörend genug, dieser dritten Mutmaßung nur in meinem Geiste Eingang zu gestatten. Ich will sie mir lieber nicht in deutlichem Schwarz und Weiß gegenüberbringen. Ich fürchte fast den morgenden Tag. Es kommt so viel auf meine Klugheit und Selbstbeherrschung an. Jedenfalls werde ich 2 Vorsichtsmaßregeln nicht aus den Augen lassen. Die eine besteht darin, dem Grafen gegenüber wenigstens den Schein der Freundschaft zu bewahren, und die andere darin, wohl auf meiner Hut zu sein, wenn der Bote mit dem Briefe ankommt. Als das Diner uns wieder versammelte, war der Graf wieder in seiner besten Laune. Er bemühte sich, uns zu unterhalten und zu belustigen, als ob er entschlossen sei, die unangenehme Erinnerung an das, was sich am Nachmittage in der Bibliothek zugetragen, aus unserem Geiste zu verwischen. Lebhafte Beschreibungen seiner Reiseabenteuer, belustigende Anekdoten von bemerkenswerten Leuten, die ihm im Auslande begegnet waren, drollige Vergleiche zwischen den gesellschaftlichen Sitten verschiedener Nationen, durch Beispiele erläutert, welche er ohne Unterschied Männern und Frauen in ganz Europa entnahm, humoristische Bekenntnisse der harmlosen Torheiten seines Jugendlebens, als er in einer kleinen italienischen Provinzialstadt den Ton angab und für ein Provinzialblatt lächerliche Novellen nach französischem Muster schrieb, alles dies floss in so leichter, fröhlicher Aufeinanderfolge von seinen Lippen und war unserer Neugier und unseren Interessen so direkt und doch so zartfühlend angemessen, dass Flora und ich ihm mit ebenso großer Aufmerksamkeit und, so inkonsequent dies auch scheinen mag, mit ebenso großer Bewunderung zuhörten wie die Gräfin selbst. Die Frauen können der Liebe, dem Ruhme, dem persönlichen Aussehen, dem Gelde eines Mannes widerstehen, aber seiner Zunge, wenn er sie zu gebrauchen versteht, widerstehen sie nicht. Nach dem Diner, während der günstige Eindruck, den der Graf auf uns zu machen gewusst, noch lebhaft in uns war, zog derselbe sich bescheiden in die Bibliothek zurück, um zu lesen. Laura schlug einen Spaziergang in den Anlagen vor, um die Frische des Abends zu genießen. Die Höflichkeit erforderte es, dass wir die Gräfin dazu einluden, doch diesmal hatte sie vorher ihre Weisungen erhalten und bat uns, sie zu entschuldigen. »Der Graf wird wahrscheinlich einen frischen Zigarettenvorrat verlangen«, sagte sie wie zur Entschuldigung, »und es macht sie ihm niemand als ich zu Danke.« Ihr kaltes, blaues Auge entzündete sich fast, als sie dies sagte, sah aus, als ob sie förmlich stolz darauf sei, das dienstbare Werkzeug zu sein, durch welches ihr Herr und Meister sich den Genuss des geliebten Tabakkrautes vorbereiten lasse. Laura und ich gingen allein zusammen aus. Es war ein nebeliger, schwüler Abend. Es war ein Gefühl wie Gifthauch in der Luft. Die Blumen im Garten senkten die Häupter, die Erde war ausgedörrt und auf den Gräsern kein Tau. Der westliche Himmel, wie wir ihn über den ruhigen Bäumen sahen, hatte einen matten, gelblichen Schein und die Sonne ging in einem Dunstkreise unter. Es schien Regen in Aussicht zu stehen, der wahrscheinlich schon in der nächsten Nacht kommen mochte. »Welche Richtung wollen wir einschlagen?« frug ich Laura. »Nach dem See zu, wenn du willst, Marian«, entgegnete sie. »Du scheinst mir eine unerklärliche Vorliebe für diesen melancholischen See zu haben, Laura.« »Nein, nicht für den See, aber für die Umgebung. Der Sand, die Heide und die Tannen sind in diesem großen Parke das Einzige, was mich an Limeridge erinnert. Aber wenn du es vorziehst, wollen wir einen anderen Weg einschlagen.« »Ich habe in Blackwater Park keine Lieblingspromenaden, mein liebes Herz. Die eine ist wie die andere für mich. Lass uns nach dem See gehen, vielleicht finden wir es dort auf dem offenen Raume kühler als hier.« Wir gingen schweigend durch die schattigen Baumanlagen. Die Schwere der Abendluft war uns beiden drückend, und als wir beim Bootshause anlangten, waren wir froh, uns drinnen setzen und ausruhen zu können. Ein weißer Dunst lag tief über dem See. Die dichte, braune Baumlinie auf dem gegenüberliegenden Ufer sah aus wie ein in der Luft schwebender Miniaturwald. Der sandige Boden, der sich von der Stelle, wo wir saßen, abwärts senkte, verlor sich geheimnisvoll in den äußeren Schichten des Dunstes. Die Stille hatte etwas Erschreckendes. Kein Rauschen in den Blättern, kein Vogelgesang im Holze, kein Kreischen der Wasservögel in dem verborgenen See. Selbst die Frösche hatten heute Abend aufgehört zu quaken. »Es ist sehr finster und traurig«, sagte Laura, »aber wir sind hier ungestörter als anderswo.« Sie sprach gefasst und schaute mit ruhigem, gedankenvollen Blicke auf die Wildnis von Sand und Nebel hinaus. Ich konnte sehen, dass ihr Geist zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt war, um sie den traurigen Eindruck der Umgebung fühlen zu lassen, der sich bereits in mein Gemüt geschlichen hatte. »Ich versprach dir, Marian, dir die Wahrheit über mein eheliches Verhältnis zu sagen, anstatt dich noch länger dem Raten zu überlassen«, sagte sie. »Es war dies das erste Geheimnis, das ich vor dir hatte, meine Schwester, und ich bin entschlossen, dass es das letzte sei.« »Ich schwieg, wie du weißt, um deinetwillen und vielleicht auch ein wenig um meiner selbst willen. Es ist etwas sehr Bitteres, für eine Frau bekennen zu müssen, dass der Mann, dem sie ihr ganzes Leben gegeben hat, gerade der ist, der dies Geschenk am allerwenigsten schätzt. Wärst du verheiratet, Marianne, und namentlich, wenn du glücklich verheiratet wärst, so würdest du für mich fühlen, was eine unverheiratete Frau, wie treu und gut sie auch sein, niemals fühlen kann.« Was konnte ich ihr antworten? Ich konnte bloß ihre Hand fassen und ihr aus ganzer Seele ins Auge schauen, so gut meine feuchten Augen es mir gestatteten. »Wie oft«, fuhr sie fort, »habe ich dich lachen hören über das, was du deine Armut zu nennen pflegtest. Wie oft hieltest du mir komische, pathetische Glückwunschreden über meinen Reichtum. Oh, Marian, lache nie wieder darüber. Danke Gott für deine Armut. Sie lässt dich deine eigene Herrin bleiben und hat dich vor dem Lose geschützt, das auf mich gefallen ist.« Ein trauriger Anfang für die Lippen einer jungen Frau, oh, so traurig durch seine ruhige, offene Wahrheit. Die wenigen Tage, welche wir alle zusammen in Blackwater Park zugebracht hatten, waren mehr als hinreichend gewesen, um mir, um jedem zu zeigen, für was ihr Mann sie geheiratet hatte. Ich will dich nicht unglücklich machen, indem ich dir sage, wie bald meine Täuschungen und Prüfungen begannen oder selbst worin sie bestanden. Es ist schlimm genug, dass sie in meiner Erinnerung leben. Wenn ich dir sage, wie er den ersten und letzten Versuch der Gegenvorstellung, den ich je an ihn richtete, aufnahm, so wirst du wissen, wie er mich stets behandelt hat. Es war eines Tages in Rom, als wir zusammen nach Cecilia Metellas Grabe geritten waren. Der Himmel war schön und klar und die Erinnerung, dass einst die Liebe eines Mannes dieses Monument dem Andenken seiner Gattin errichtet hatte, erfüllte mich mit einer bisher nie empfundenen Zärtlichkeit für meinen Mann. »Würdest du mir ein solches Grabmal setzen, Percival?« frug ich ihn. »Du pflegtest zu sagen, du liebtest mich, ehe wir verheiratet waren, aber seitdem...« »Ich konnte nicht fortfahren, Marian. Er sah mich nicht einmal an.« Ich ließ meinen Schleier herab, da ich es für besser hielt, ihn nicht meine Tränen sehen zu lassen. Ich dachte, er habe nicht auf das geachtet, was ich gesagt hatte, aber ich täuschte mich. Er sagte, komm, lass uns weiterreiten, und lachte vor sich hin, indem er mir aufs Pferd half. Dann bestieg er sein eigenes und lachte abermals, als wir davon ritten. »Falls ich dir ein solches Grabmal setzte«, sagte er, »so würde dies mit deinem eigenen Gelde geschehen. Ich möchte wohl wissen, ob die Cecilia Metella eine Erbin war und für das ihrige bezahlte.« Ich erwiderte nichts. Ich weinte zu sehr, unter dem Schutze meines Schleiers, um sprechen zu können. »Ach, ihr blonden Weiber seid alle starrköpfig«, sagte er. »Was verlangst du denn? Komplimente und Schmeicheleien?« »Nun gut, ich bin heute Morgen gerade guter Laune. Nimm die Komplimente als gemacht an.« Die Männer ahnen nicht, wenn sie uns so bittere Sachen sagen, wie wenig wir sie vergessen und wie viel sie uns damit zuleide tun. Es wäre besser für mich gewesen, wenn ich fortgefahren wäre zu weinen, aber seine Verachtung trocknete meine Tränen und verhärtete mein Herz. Von diesem Augenblicke an, Marianne, unterdrückte ich nie mehr meine Gedanken an Walter Hartwright. Ich ließ die Erinnerung an die glücklichen Tage, wo wir einander im Geheimen so lieb hatten, wieder in mein Herz einkehren, um mich zu trösten. Welchen anderen Trost hatte ich noch zu erwarten? Wärst du bei mir gewesen, so würdest du mich auf bessere Dinge gebracht haben. Ich weiß, dass es Unrecht von mir war, aber sage mir, liebes Herz, ob ich Unrecht tat, ohne zugleich auch Entschuldigungen dafür zu haben. Ich musste mein Gesicht von ihr abwenden. »Frage mich nicht«, sagte ich, »habe ich gelitten, wie du gelitten hast? Welches Recht habe ich, darüber zu urteilen?« »Ich pflegte an ihn zu denken«, fuhr sie mit leiserer Stimme und näher zu mir heranrückend fort. »Ich pflegte an ihn zu denken, wenn Percival mich abends allein ließ und sich unter die Leute von der Oper begab. Ich pflegte mir auszumalen, was ich hätte sein können, falls es Gott gefallen hätte, mich mit Armut zu segnen und ich sein Weib geworden wäre. Dann sah ich mich wohl in meinem einfachen, billigen Kleide zu Hause sitzen und ihn erwarten, während er unseren Lebensunterhalt verdiente, zu Hause sitzen und arbeiten mit umso innigerer Liebe zu ihm, weil ich für ihn arbeiten musste, sah, wie er ermüdet heimkam und ich ihm Hut und Stock abnahm und Marian, wie ich ihn bei Tische mit kleinen Speisen überraschte, die ich ihm zuliebe selbst zubereitet hatte. O Gott, ich hoffe, dass er nie so einsam und traurig genug ist, um mich so zu sehen und so zu sehen, wie ich an ihn dachte und ihn sah.« Als sie diese kummervollen Worte sprach, bebte alle ihre ehemalige Zärtlichkeit in ihrer Stimme, verklärte all ihre frühere Schönheit wieder ihr Gesicht. Ihre Augen ruhten so liebend auf der wüsten, einsamen, ominösen Aussicht vor uns, als ob sie die befreundeten Hügel in dem unklaren, drohenden Himmel erblickt hätten. »Sprich nicht mehr von Walter«, sagte ich, sobald ich mich wieder gefasst hatte. »O Laura, erspare uns doch beiden den Jammer, jetzt von ihm zu sprechen.« Sie raffte sich auf und blickte mich zärtlich an. »Ich will lieber auf ewig über ihn schweigen, als dir nur einen Augenblick Kummer verursachen«, sagte sie. »Ich spreche in deinem Interesse«, sagte ich bittend, »nur für dein Bestes. Wenn dein Mann dich hörte, Es würde ihn nicht überraschen, wenn er mich wirklich hörte. Sie gab diese sonderbare Antwort mit einer matten Ruhe und Kälte, und der veränderte Ton, in dem sie sprach, überraschte mich fast ebenso sehr wie die Antwort selbst. »Ihn nicht überraschen?« wiederholte ich. »Laura, bedenke, was du sagst. Du erschreckst mich.« »Es ist die Wahrheit«, sagte sie, »und eben das, was ich dir erzählen wollte, als wir heute Nachmittag in deiner Stube saßen. Mein einziges Geheimnis, als ich ihm in Limeridge mein Herz öffnete, war ein harmloses. Das sagtest du selbst, Marion. Der Name war das Einzige, was ich ihm verschwieg, und er hat ihn entdeckt.« Ich hörte sie, aber ich konnte nichts sagen. Ihre letzten Worte hatten die geringe Hoffnung vernichtet, die noch in mir gelebt hatte. »Es war in Rom«, fuhr sie so matt und kalt fort, wie sie vorher gesprochen hatte. »Wir waren in einer kleinen Gesellschaft, welche Bekannte von Sir Percival, Mr. und Mrs. Markland, den dort anwesenden Engländern gaben. Mrs. Markland hatte den Ruf, sehr schön nach der Natur zu zeichnen, und einige der Gäste bewogen sie, uns ihre Zeichnungen sehen zu lassen. Wir alle bewunderten sie, doch lenkte eine Bemerkung von mir ihre besondere Aufmerksamkeit auf mich. »Sie zeichnen gewiss auch«, sagte sie. »Ich habe früher ein wenig gezeichnet«, erwiderte ich, »aber habe es jetzt aufgegeben.« »Wenn Sie früher gezeichnet haben«, sagte sie, »so werden Sie es gewiss später einmal wieder anfangen, und in diesem Falle möchte ich Sie bitten, mir zu erlauben, Ihnen einen Zeichenlehrer empfehlen zu dürfen.« Ich entgegnete nichts und versuchte, die Unterhaltung auf etwas anderes zu leiten. »Du weißt wohl, warum, Marion, aber Mrs. Markland blieb dabei.« »Ich habe alle möglichen Lehrer gehabt«, fuhr sie fort, »aber der beste von allen, der intelligenteste und aufmerksamste, war ein Mr. Hartwright. Wenn Sie je wieder an zu zeichnen fangen, dann nehmen Sie ihn zum Lehrer. Er ist ein junger Mann, bescheiden und ein Gentleman. Ich bin überzeugt, dass er Ihnen gefallen wird.« »Denke dir, dass ich öffentlich und in Gegenwart von Fremden, die geladen waren, das neu vermählte Paar kennenzulernen, diese Worte hören musste. Ich tat mein Möglichstes, mich zu beherrschen. Ich sagte nichts und neigte mich tief über die Zeichnungen. Als ich den Kopf wieder aufzurichten wagte, begegneten meine Blicke denen meines Mannes, und ich wusste in dem Augenblicke, dass mein Gesicht mich ihm verraten hatte.« »Wir wollen uns nach ihm umsehen«, sagte er fortwährend mich anblickend, »sobald wir nach England zurückkehren.« »Ich bin Ihrer Ansicht, Mrs. Markland. Ich glaube, dass er Lady Glyde gefallen wird.« Er legte auf die letzten Worte einen Nachdruck, der meine Wangen brennen und mein Herz pochen machte, das mir war, als müsse ich ersticken. Es wurde nichts weiter gesagt, und wir verließen die Gesellschaft früh. Während wir nach dem Hotel zurückfuhren, sagte er nichts. Er half mir wie gewöhnlich aus dem Wagen und folgte mir, als ich die Treppen hinaufging. Aber sowie wir in unserem Wohnzimmer angelangt waren, verschloss er die Tür, stieß mich in einen Lehnstuhl und stand mit beiden Händen auf meine Schultern gestützt vor mir. »Schon seit jenem Morgen in Limeridge, als du mir deine unverschämten Bekenntnisse machtest, hat mich danach verlangt, des Mannes Namen zu erfahren«, sagte er, »und heute Abend habe ich ihn in deinem Gesichte gelesen. Es war dein Zeichenlehrer, und sein Name ist Hartwright. Ihr sollt es beide bis ans Ende eurer Tage bereuen. Jetzt geh zu Bett und sieh ihn, wenn du willst, im Traume mit den Merkmalen meiner Hetzpeitsche auf seinem Rücken.« So wie er jetzt in Zorn gerät, spielt er entweder mit seinem Spotte oder einer Drohung auf das an, was ich ihm in deiner Gegenwart bekannte. Ich habe nicht die Macht, ihn daran zu verhindern, dass er dem Vertrauen, das ich in ihn setzte, seine eigene abscheuliche Auslegung gibt. Ich kann ihn nicht bewegen, mir zu glauben oder zu schweigen. Du sahst erstaunt aus, als du ihn heute sagen hörtest, ich habe eine Tugend aus der Notwendigkeit gemacht, als ich ihn heiratete. Wenn du ihn dies das nächste Mal, wo er im Zorn sein wird, wiederholen hörst, wirst du nicht wieder darüber erstaunen. Oh, Marion, lass mich, du tust mir weh. Ich hielt sie in meinen Armen, welche der Stachel und die Qual des Gewissens wie eiserne Bande um sie schloss. Ja, Gewissensqual. die bleiche Verzweiflung auf Walters Gesicht, als ich ihm im Lusthäuschen zu Limeridge mit meinem grausamen Worte mitten ins Herz traf, erhob sich mit stummem, unerträglichen Vorwurfe vor mir. Meine Hand hatte ihm den Weg gezeigt, welcher den Mann, den meine Schwester liebte, Schritt für Schritt von seinem Vaterlande und seinen Lieben entfernte. Ich war zwischen die beiden jungen Herzen getreten und hatte sie auf immer voneinander geschieden, und zum Zeugen der Tat lag sein Leben und ihr Leben verwüstet vor meinen Blicken. Dies hatte ich getan, und zwar für Sir Percival Glyde. Für Sir Percival Glyde! Ich hörte sie sprechen und wusste aus dem Tone ihrer Stimme, dass sie sich bemühte, mich zu trösten, mich, die ich nichts verdiente als die Vorwürfe ihres Schweigens. Wie lange es währte, bis ich imstande war, den verzehrenden Jammer meiner eigenen Gedanken zu bemeistern, kann ich nicht sagen. Das Erste, dessen ich mir bewusst wurde, waren ihre Küsse, und dann schienen meine Augen plötzlich zu dem Bewusstsein äußerer Gegenstände zu erwachen, denn ich wusste, dass ich mechanisch gerade vor mich hin auf den See blickte. »Es wird spät«, hörte ich sie flüstern, »es wird dunkel sein in den Baumanlagen.« Sie drückte meinen Arm und wiederholte, »Marian, es wird dunkel sein unter den Bäumen.« »Lass mich nur noch eine Minute«, sagte ich, »nur noch eine Minute, um mich zu sammeln.« Ich wagte, sie noch nicht anzuschauen und richtete darum die Blicke fest auf die Aussicht. Es war in der Tat spät geworden. Die dichte, braune Baumlinie am Himmel sah jetzt in der Dunkelheit wie sich lang hinkräuselnder Rauch aus. Der Dunstkreis über dem See hatte sich allmählich ausgedehnt und war bis zu uns herangezogen. Das Schweigen war atemlos wie zuvor, doch war das Schauerliche desselben einer feierlichen, geheimnisvollen Stille gewichen. »Wir sind sehr weit vom Hause«, flüsterte Laura, »lass uns zurückkehren.« Sie hielt plötzlich inne und wandte ihr Gesicht von mir ab auf den Eingang des Bootshauses. »Marian«, sagte sie heftig zitternd, »siehst du nichts? Sieh! Wo? Da unten vor uns!« Sie deutete mit der Hand vor sich, ich folgte der Richtung derselben, und dann sah auch ich es. Eine lebende Gestalt bewegte sich in der Entfernung über die Ebene der Heide hin. Sie ging innerhalb unseres Gesichtskreises am Bootshause vor uns vorüber und dann dunkel am Rande des Dunstkreises entlang. Sie stand in weiter Entfernung still, wartete und setzte ihren Weg wieder fort. Sie bewegte sich langsam, indem der weiße Rand des Nebels über ihr hing, und ihr folgte langsam, langsam weiter, bis sie über die Ecke des Bootshauses hinwegglitt und wir sie nicht mehr sahen. Unsere Nerven waren durch das, was während des Abends vorgegangen, erschüttert, und es vergingen daher einige Minuten, ehe Laura sich in die Baumanlagen hinauswagen wollte und ich mich entschließen konnte, sie ins Haus zurückzuführen. »War es ein Mann oder eine Frau?«, frug sie flüsternd, als wir endlich in die feuchte Nachtluft hinaustraten. »Ich bin mir nicht sicher darüber. Was glaubst du?« »Es sieht aus wie eine Frau.« »Ich fürchtete, es möchte ein Mann in einem langen Mantel sein.« »Es mag vielleicht ein Mann sein. In diesem undeutlichen Lichte ist es unmöglich, es mit Bestimmtheit zu sagen.« »Warte, Marian, ich fürchte mich, ich kann den Weg nicht sehen. Wenn die Gestalt uns folgte...« »Das ist durchaus nicht wahrscheinlich, Laura. Du brauchst dich wirklich nicht zu ängstigen. Die Ufer des Sees sind nicht weit vom Dorfe, und die Leute haben Erlaubnis, daran spazieren zu gehen, wenn sie wollen, bei Tag oder bei Nacht. Ich wundere mich nur, dass wir nicht schon früher Leuten begegnet sind.« Wir waren jetzt in den Anlagen. Es war sehr dunkel, so dunkel, dass es uns schwer wurde, den Pfad zu sehen. Ich gab Laura meinen Arm und wir gingen so schnell wir konnten dem Hause zu. Ehe wir noch zur Hälfte durch die Anlagen waren, stand sie stille und zwang mich ebenfalls stillzustehen. Sie horchte. »Still«, flüsterte sie, »ich höre etwas hinter uns.« »Welke Blätter«, sagte ich, um sie zu beruhigen, »oder vielleicht ein Zweig, der vom Baume fiel.« »Es ist Sommer, Marian, und es regt sich kein Lüftchen, horch!« Ich hörte es ebenfalls, es klang wie ein leichter Schritt, der uns folgte. Einerlei, wer es ist und was es ist, sagte ich, lass uns weitergehen. In einer Minute werden wir dem Hause nahe genug sein, um gehört zu werden, falls uns irgendetwas erschrecken sollte. Wir gingen schnell weiter, so schnell, dass, als wir beinahe zu Ende der Anlagen und in Sicht der hell erleuchteten Fenster angelangt waren, Laura außer Atem war. Ich wartete einen Augenblick, um ihr Zeit zu geben, wieder zu Atem zu kommen. Gerade als wir im Begriffe waren, wieder weiterzugehen, hielt sie mich abermals zurück und machte mir mit der Hand ein Zeichen zu horchen. Wir hörten beide einen langen, schweren Seufzer hinter uns in dem schwarzen Dickicht der Bäume. »Wer ist da?« rief ich aus. Keine Antwort. »Wer ist da?« wiederholte ich. Eine kurze Stille folgte und dann hörten wir die leichten Fußtritte wieder, wie sie schwächer und schwächer wurden, immer leiser hinschwanden in der Finsternis und endlich sich in der Stille verloren. Wir eilten aus den Bäumen hinaus, erreichten den offenen Rasenplatz, schritten schnell darüber hin und langten, ohne ein Wort weiter zu sprechen, im Hause an. Im Lichte der auf dem Flur brennenden Lampe sah Laura mich mit bleichen Wangen und erschrockenem Auge an. »Ich bin halb tot vor Angst«, sagte sie. »Wer kann es nur gewesen sein?« »Wir wollen morgen versuchen, es zu erraten«, entgegnete ich. »Unterdessen sage niemandem etwas von dem, was wir gehört und gesehen haben.« »Warum nicht?« »Weil Schweigen sicher ist und weil wir in diesem Hause sehr der Sicherheit bedürfen.« Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. Januar 2024.